Radio. Schweigeminute. Schweigeminute. Ja, hallo. Hier ist On Radio, heute mit der 6. Ausgabe, eine Spezialausgabe über das Resonanzenfestival, das heute beginnt, Festival für Hörkunst in Leipzig, von heute, 15. bis zum 18.04.2010. Wir hörten soeben eine Arbeit Moment of Silence von Joanna Brunkhoff. Wir kommen noch später darauf. Das ist eine Arbeit, die ist im Rahmen eines HGB-Projektes für dieses Festival entstanden. Das Festival Resonanzen Festival für Hörkunst findet dieses Jahr zum ersten Mal statt. Es ist im Tapetenwerk. In der Schaubühne. Und soweit ich weiß, auch an öffentlichen Orten. Und es gibt, glaube ich, Samstag noch eine Party im Superchronik. Genau. Wir haben gestern ein Interview mit dem Chef dieses Festivals. Na, mit einem der Leiter des Festivals gemacht. Genau. Jens Heidjohann. Und wir hören da mal rein. Okay. Ja, also wir sprechen jetzt mit Jens Heidjohann vom Resonanzenfestival. Und das Resonanzenfestival findet dieses Jahr zum ersten Mal statt, oder? Also war das deine Idee und wie kommt ihr dazu? Es war meine Idee und die Idee von meiner Kollegin Barbara Büscher. Wir arbeiten zusammen an der Hochschule für Musik und Theater hier in Leipzig. Beziehungsweise man sollte sagen, sie ist Professorin dort für Dramaturgie am Institut für Dramaturgie und ich habe dort einen Lehrauftrag, also arbeite auch dort. Von daher sind wir Kollegen und aus dieser Arbeit heraus ist auch die Idee entstanden, so ein Festival zu machen, zum ersten Mal, genau. Das Festival heißt Festival für Hörkunst. Dieser Begriff, wie grenzt sich der für dich ein? Hörkunst, Klangkunst ist ja ein sehr, sehr breites Spektrum. Machst du da einen Unterschied zwischen, was ist Musik, was gehört zur Klangkunst und was sind ganz andere Bereiche? Du hast es implizit schon fast beantwortet, beziehungsweise wenn man differenziert die beiden oder mehreren Begriffe, die du genannt hast. Wir haben es deswegen Festival für Hörkunst genannt, um es nicht, also es bestimmt sich eher negativ, nicht Festival für Klangkunst oder Musikfestival, neue Musik, was auch immer zu nennen, sondern einen anderen Fokus zu setzen. Und zwar nicht den eines Genres, eines Formats, um das es geht, nämlich neue Musik, Klangkunst, raumbezogen, stadtraumbezogen, was auch immer, sondern zu sagen, wir haben einen anderen Fokus, nämlich den Rezipientenfokus. Also wir versuchen, akustische Kunst über den Rezipienten, über den Hörer zu denken, deswegen Hörkunst. Und dahinter steht dann die Freiheit, die Eingrenzung anhand von Genregrenzen, die ja sowieso extrem schwierig sind, nicht machen zu müssen. Deswegen können wir im Programm sowohl Klangkunst haben, wie hier in der Ausstellung, sehr umfangreich, aber eben auch Performances, die bis hin zu sehr theatralen Arbeiten reichen und auch Konzerte, neue Musik, relativ klassisch und das alles nebeneinander, Radiostücke, Hörspiele und das alles lässt sich wunderbar unter dem unter dem Topos oder unter dem Begriff Hörkunst zusammenfassen, ohne dass man da noch groß unterteilen müsste. Also es ist eine Akzentverschiebung, die wir da versuchen vorzunehmen. Ich sag's mal anders. Dieses Festival ist ja nicht nur ein Präsentationsfestival, sondern auch ein diskursives Festival. Also wir haben ein kleines Symposium mit ein paar Beiträgen. Das heißt, wir wollen durchaus auch theoretisch arbeiten und die Sachen diskutieren, die wir präsentieren. Das passiert natürlich überall, aber uns ist es ganz wichtig, das zu machen. Deswegen haben wir es auch so stark gemacht und es passiert nicht irgendwo zwischen den Performances, wo dann sowieso keiner hingeht, sondern alle an die Theke, sondern wir machen das am Nachmittag gesondert, es ist abgeschlossen und man geht dann quasi mit dem Futter der Vorträge oder vielleicht nochmal mit ein paar Spots, die man gesetzt bekommt oder Fragen, die man mitbekommt, in den Abend. Dann passieren die Vorstellungen, dann kann man in die Ausstellung gehen, beziehungsweise das kann man auch parallel. Und dann haben wir am Ende des Tages nochmal eine Diskussion mit den Künstlern, mit den Theoretikern, die nachmittags Vorträge gehalten haben und diskursivieren und diskutieren, was wir so über den ganzen Tag erlebt haben. Und wenn man jetzt nochmal auf die Frage zurückkommt, was es mit dem Begriff Hörkunst zu tun hat, dann ist es so, wir wollten uns eben nicht, wie ich gerade schon gesagt habe, vom Format oder Genre einschränken, sondern eher auf bestimmte Strategien der Inszenierung von Hörern uns damit auseinandersetzen, ja, also und das auch durchaus vergleichend, ja, was hat das zu tun, wenn es eine Performance gibt, die wir haben werden, gleich morgen Abend, im Eröffnungsabend von Christian Grammel und Luise Vogt, die mit beweglichen Lautsprechern arbeiten und somit mit einem akustischen Raum, der sich auch rein materiell über die Lautsprecher und deren Bewegungen verändert. Was hat das zu tun mit einer Klanginstallation, wo sich auch Lautsprecher bewegen, wie zum Beispiel im Fall von der HGB-Arbeit, Interferenzen Expanded Field. So, das sind, ich meine, natürlich gibt es auch da ein sehr großes sehr großen Performance-Anteil, aber es ist erstmal ein anderer Kontext. Es ist Stadtraum, es ist hier der Rahmen einer Ausstellung, keine Blackbox, keine Performance, die am Abend stattfindet. Und um da die Brücke zu schlagen und zu sagen, das ist genau das, was wir untersuchen wollen, also diese Schnittstellen und auch Differenzen, haben wir uns versucht, aus diesen bekannten Genrebezeichnungen wie Klangkunst oder ja, die anderen Sachen, die es gibt, herauszuziehen und eben mit dem Begriff Hörkunst, der jetzt nicht so geläufig ist, wenn man sich diese Landschaft dieser Festivals oder anderer Programme ansieht, da zu sagen, wir versuchen einen etwas anderen Weg zu gehen, wir versuchen etwas daneben zu legen, wir haben einen etwas anderen Fokus. Ich stelle mir das recht schwierig vor, wenn man zum ersten Mal so ein Festival macht, auch die Leute hinzukriegen. Also wie geschieht da eine Auswahl? Welche Werke wollen wir zeigen? Welche Leute schreiben wann? Bestehen da schon Bekanntschaften oder? Da wollte ich nochmal anschließen, weil das war auch meine Frage. So, wollt ihr auch so eine Art Überblick schaffen und erstmal das Feld sondieren? Weil jetzt sind ja zum Beispiel auch Arbeiten von Iran Schaf dabei, die es ja schon länger gibt oder so. Nee, wir wollen kein Feld sondieren. Also wir wollen keinen Überblick schaffen, dafür sind wir viel zu klein. Also es gibt große Überblicksausstellungen, die können so etwas leisten, wir können das nicht leisten. Das war im Gegenteil, wir wollten eigentlich eher einen Fokus setzen. Also indem wir auch sagen, wir beschäftigen uns mit verschiedenen 2-3 Strategien, hören oder den Hörer zu inszenieren und suchen uns dazu ganz speziell Leute und Positionen aus. Dann ist es so, also es gab einige Sachen, die uns im Rahmen der Hochschularbeit, aber auch jenseits davon, also ich selbst arbeite auch künstlerisch in diese Richtung, das heißt, es gibt teilweise auch Kollegen, deren Positionen ich spannend finde. So gab es ein Pool von Sachen, die wir interessant fanden und von denen wir erstmal gesagt haben, die würden wir da gern präsentieren, die sich natürlich auch teilweise nicht untereinander kennen, also persönlich, die Positionen haben so noch nicht nebeneinander gestanden und das war uns quasi ein Anliegen. Und dann haben wir geschaut, was gibt es für Schwerpunkte oder was kann man für Schwerpunkte extrahieren und was wäre dann spannend, dort noch dazu oder dagegen zu setzen, um noch ein breiteres Feld aufzumachen oder noch eine größere Reibungsfläche erzeugen zu können. Also ihr seid auch ein wenig ein visuelles Erlebnis, nicht nur akustisch. Na, das akustische Erlebnis gibt es ja nie ohne das visuelle. Ja. Also fast nie. Es versuchen viele Ausstellungen auszublenden, indem man zum Beispiel bei Konzerten es ziemlich dunkel macht oder so. Ja, wir versuchen es eigentlich nicht auszublenden, sondern gerade zu betonen. Also auch die Frage nach der Beziehung zur visuellen Ebene. Es gibt ein paar Arbeiten, die ganz explizit damit arbeiten, zum Beispiel die von Eran Scherf, in der es sogar eine Videoebene gibt. Also wir werden einen ganzen Raum haben, in denen es Projekte mit Video gibt, mit einer Bildebene. Und natürlich ist es dann eine audiovisuelle Arbeit, aber immer mit dem Ansatz über das Hören. Und uns für die Inszenierung des Hörens interessieren, fragen wir, was hat die visuelle Ebene damit zu tun? Also welchen Einfluss hat die visuelle Ebene? Oder gibt es die Möglichkeit, das da auszublenden? Das Visuelle, ich würde eigentlich spontan Nein zu antworten, weil wie soll das gehen? Und dann muss man sich aber Gedanken darüber machen, was hat die dann aber in dem Moment da noch mit zu tun, mit dem, was man hört? Und wie ist der Kontext oder wie wird der Kontext gebildet oder umgebildet durch das, was man hört, im Verhältnis zu dem, was man sieht und so weiter? Genauso, also man kann auch den Bogen zurückschlagen, es wird auch in der Schaubühne Arbeiten geben, die eine visuelle Ebene haben. Also natürlich haben sie alle eine visuelle Ebene, weil Leute auf eine Bühne treten, aber es gibt ein Konzert, in dem es auch Musik und Video geben wird. Es gibt sogar ein... Von wem wird das sein? Das wird von Ibke Starke sein, am Samstagabend. Es gibt ein Filmprogramm, was wir zeigen werden, beziehungsweise zwei verschiedene am Donnerstag und am Samstagabend, das von Uwe Burdorf zusammengestellt wurde und in dem Experimentalfilme, die sich eben mit dieser Beziehung zwischen der Bild- und der akustischen Ebene, eigentlich hätte ich es andersrum sagen sollen, auseinandersetzen. Ja. Talk about what's really going on here. Let's talk about what's really going on here. Let's talk about what's really going on here. I just need you to write your opinion and tell me that I'm perfectly all right. You don't owe me anything. You don't have to love me in return. You should have come here. Fuck you, Paul. I just need you to write your opinion and tell me that I'm perfectly all right. Fuck you, Paul. Doesn't matter. Fuck you, Paul. Doesn't matter. It's no big deal. I don't think you're listening to your cries. Fuck you, Paul. I just need you to write your opinion and tell me that I'm perfectly all right. You don't owe me anything. You don't have to love me in return. What happened last night? What do you expect me to do? Jesus, make an effort. Christ, can I do? What happened last night? How do you feel about you that? Cruel. Fuck you. Let's talk about cruel. What's fuck you. Really going on here. Jesus, make an effort. Cruel. Let's talk about cruel, what's cruel, cruel. Really going on here. What happened Jesus, last night? Jesus, make an effort. Why don't we you ever don't talk? Owe me anything. We never you don't talk. Cruel, I don't cruel, understand cruel, that. Cruel. You should have come write here. Write your opinion and tell me cruel. That I'm perfectly all right. I just need you to write your opinion and tell me that I'm perfectly alright. So stupid, you know, I just felt so sad all of a sudden. Write your opinion and tell me that I'm fuck you, Paul. You better tell me the lie. You have to love me in return. Jesus Christ, can I do? You don't owe me anything. You don't have to love me. Fuck you, Paul. Can I do? You better tell me the language. I just need you to write. You don't owe me anything. You don't have to love me in return. Why don't we? You better tell me the fuck you, Paul. It doesn't matter. How are you? Fuck you, Paul. Fuck you, Paul. How do you feel? I thought to myself it's going to happen any moment now, and I just... Fuck you, Paul. You don't owe me anything. I thought to myself it's going to happen any moment now, and I just... Jesus Christ, can I do... You want to leave? What happened last night? I just need you to write your opinion and tell me... You better tell me the fuck number. You, Paul. Cool. Fuck you, Paul. You better tell cruel, me the long cruel, part. Cruel, cruel, cruel, cruel. Why don't we ever talk? We never talk. Cruel, cruel, why don't cruel. We ever talk? We never talk. Why don't we ever talk? We never talk. I don't understand that. We talked about what happened cruel, at the, cruel, cruel, the club cruel. Last night, but cruel. We never got back to actually cruel. Talking about... I don't think you're listening to yourself. What about you? I mean, why did you choose this particular time? Fuck you, Paul. Have to love me in return. Let's talk about what's you don't owe me anything. Really you don't have to here. Love me. Fuck you, Paul. You should have come here. Jesus Christ. Oh, Jesus. You don't owe me anything. Doesn't you don't matter. Have no to love deal. Me in return. Where the fuck do you? You better tell me fuck the long you, part. Paul. Where the fuck you? Doesn't matter. It's maybe. No big deal. Oh, fuck Christ. You, Paul. Maybe. Oh, Jesus maybe. Christ. Fuck you, Paul. Should have come here. Maybe. Can I do? Jesus Christ, can I do... Fuck you, Jesus Paul. Christ, can I do... You better tell me the long version. You don't owe me anything. You better tell me the long have to love me in return. You don't owe me anything. You don't have to... Cruel, cruel, cruel, cruel. Can I do... Cruel. Jesus Christ, can I do... Cruel. Make an effort. Jesus Christ, can I do... Where the fuck do you... You better tell me the long version. Why don't we ever... It doesn't matter. What happened last night? Jesus Christ, can I... How are you? You better tell me the long version. What do you expect me to do? Tell me that I'm perfectly all right. Jesus Christ, can I... Fuck you, Paul. How do you feel about... Have to love me in return. Christ, can I you don't owe me anything. You don't have to love me. Fuck you, Paul. Holt. You don't owe me anything. You don't have to you love me to in leave. Return. What happened last night? Fuck you, you Paul. You better tell me the long version. You better tell me the long version. Fuck you, you tell me Paul. The long listen to yourself. You better tell me the long you're version. Injured. Fuck yourself. You, Paul. You're vulnerable. You're angry. Jesus Christ, can I do? Fuck you, Paul. Holt. You don't owe me anything. You where don't fuck have to where love me in return. Where the fuck do you? Where the fuck it doesn't matter. It's no big deal. Maybe. You don't owe me anything. You don't have to love. You don't owe me anything. You don't have to love. Cruel, cruel, cruel, cruel. Jesus. Cruel. Can I do? Maybe. Cruel. Can I do? Doesn't matter. It's no big deal. Jesus Christ. Maybe. Can I do? Maybe. Jesus Christ. Can I do? Maybe. Jesus maybe. Christ. Can I do? Jesus Christ. Maybe. Can I do? Fuck you, where the fuck Paul. Do you, where the fuck do you meet have him? Have to love me in return. Where the fuck do you meet you him? You don't owe me anything. You don't have to love me. Deal. Fuck Christ, you, do? Paul. Jesus, make an effort. Jesus Christ, can I do... You don't owe me anything. You don't have to love me in return. Can I do... You should have come here. What happened last night? Where the fuck do you... You better tell me the long version. Who the what fuck happened doesn't matter. It's no better tell me the long version. You should have come here. Doesn't matter. It's no big deal. Can I do... Jesus you are very much here. Jesus. You are never late. Jesus so stupid, you know, I just felt so sad all of a sudden. What's Christ really going on here? Jesus Christ. You better tell me the listen long version. Listen to yourself. You're injured. Fuck you, Paul. Vulnerable. You're have angry. To listen you're in return. So you're injured. You don't owe me anything. Vulnerable. You don't tell me have the long you're angry. Listen fuck to yourself. You, Paul. You're injured. You better tell you're me vulnerable. The long version. You're angry. Listen to yourself. You don't owe me anything. You don't have to love me in return. You're angry. And tell me that I'm perfectly fuck you, Paul. Jesus. Christ, can I do... Jesus fuck Christ, you, Paul. Jesus, make an effort. Das war die Arbeit Intimacy von Thomas Taube, die auch auf dem Festival zu hören sein wird. Und zwar hat er hier Elemente aus der Serie In Treatment, die bei HBO läuft, zusammengeschnitten. Und da geht es um therapeutische Sitzungen. Und diese Arbeit wird dann im öffentlichen Raum, im Park zu hören sein. Genau, die Arbeit ist Teil der Arbeit unter dem Titel Interferenzen Expanded Field, die Studierende der HGB Leipzig unter der Leitung von Max Schneider zusammengestellt haben. Das werden 10 Arbeiten sein, die im öffentlichen Raum bzw. im Park hinter dem Tapetenwerk zu hören sein werden. Und zwar so, dass jeder Besucher bei gewissen Öffnungszeiten einen Radioempfänger kriegen und diese Arbeiten durch Herumwandern in diesem Park hören werden. Das heißt, je nachdem, wo man sich in diesem Park befindet und wie viele Leute das da herumwandern werden, werden sich diese Arbeiten mischen. Es sind 10 Spuren, 10 Sender. Und wie gesagt, je nachdem, wo man sich befindet, hört man verschiedene Arbeiten oder verschiedene Spuren einer einzigen Arbeit, wie in diesem Fall von Thomas Taube. Zu diesem Interferenzen Expanded Field Werk haben wir ein kurzes Interview geführt mit dem Leiter, also Max Schneider, der die Idee und das Konzept der Installation hatte. Max Schneider ist technischer Angestellter, kann man das so sagen. Er arbeitet an der HGB Leipzig, ist im audiovisuellen Labor tätig, hat an der UdK in Berlin Sound Studies studiert und ist außerdem technischer Leiter des ganzen Resonanzen-Festivals. Im Prinzip war es ein Aufruf an alle Studenten, um sich an der Gruppenarbeit, die sich an der Gruppenarbeit beteiligen wollen. Und ich habe mir im Vorfeld Gedanken gemacht, wie man so eine Gruppenarbeit gestalten kann, wie viel Freiheit man lässt, wie sehr man irgendwie den Rahmen eingrenzt, und trotzdem irgendwie einen kreativen Spielraum zu lassen. Und letztendlich war dann die Idee, im Grunde ein technisches Setting vorzugeben, innerhalb dessen dann die Gruppe oder einzelne Untergruppen oder einzelne Leute kreativ arbeiten können. Und da war dann die Idee, nachdem ich hier die Örtlichkeiten angesehen hatte, mit Radios zu arbeiten, mit Sendern zu arbeiten, die einen sehr begrenzten Senderaum haben und im Grunde ein Setting zu schaffen, was relativ offen ist für Inhalte aller Art und insgesamt aber auch einen relativ großen Spielraum sowohl im Komponieren als auch im Erleben der Besucher gibt. Weil die Besucher können sich natürlich entscheiden, irgendwie an einem Ort zu verweilen und nur einen Sender zu verfolgen und oder sie können sich bewegen und so ihre eigene Komposition mischen. Die Projekte, die entwickelt wurden, sind inhaltlich verschieden, ja. Allerdings ist es schon so, dass die dann immer, also jedes Programm für sich Zusammenhalt unter den 10 Sendern entwickelt hat. Der Hexamitide, sie besitzen 8 Geißeln. Die Gattung dazu, Giardia. Giardia duodenalis des Menschen und die Giardia canis des Hundes. Familie 3, Trichomonatide. 4 bis 6 Geißeln, wobei eine Geißel zu einer populierenden Membran gebildet ist. Gattungen. Neben Mastigophora ist Opa die Nata, der Unterschied. Donau, die alte Donau ist so schön, mit vielen Schellen, vielen Fischen und vielen Booten. Wenn bald reist, gibt's auf dem Teppich viel Strand und vieles anderes auch noch. Ich laufe ins Wachesbär, spring in meine Raumkopfler und mach Jugendlich in der Sonne laut. Hello， 您说是不是？我是嘉乐啊，我现在是晚上9点多，我才听到你的 message 哈。我跟你讲，明天我们要去露营，一大早6点钟我们就出发了，所以你叫我帮你买包子，没有办法哎。那你看看你们那边有没有？因为我明天一大早就要出去了。那回来再跟我联络 ，OK？ 对不起哈，明珠，拜拜。 Also ich bin die Marie und ich habe diese Kassettensammlung, die ich hier ausstellen möchte. Ja, und die Kassetten finde ich eben halt auch in Büschen und auf Bäumen. Und es ist eine schöne Gelegenheit, eben das mal dort zu hören, wo ich das auflese. Das heißt, du sammelst diese rumliegenden Tonbänder und spulst sie wieder auf? Genau. Das ist manchmal sehr anstrengend, wenn es lang ist, und manchmal geht das sehr schnell und dann reißt das wieder. Also es ist ein Sammeltrieb, und den möchte ich eben auch weitergeben. Also die Besucherinnen werden ja auch die einzelnen Bänder auffinden oder eben nicht und sich dadurch ihre eigene Montage machen. Ja, das war jetzt Marie Bendel, die halt diese Arbeit gemacht hat. Wie heißt sie noch? Vom Sammeln heißt die Arbeit. Genau, die auch innerhalb von diesem Radiofeld zu hören sein wird. Und wir haben jetzt die Arbeiten, die wir hier spielen, haben wir eigentlich so ausgewählt, dass die sich viel damit beschäftigen, was sehr Intimes zu veröffentlichen. Oder sowas, diese Schnittstelle zwischen privat und öffentlich, die ja im Park dann auch thematisiert wird. Auch in Intimacy zum Beispiel. Genau, in dieser Arbeit, wo wir eigentlich ganz intime Ausschnitte hören aus Therapiesitzungen. Und wo dann der Besucher halt dieses Private erst durch sein Radiogerät wieder hörbar macht und veröffentlicht. Erforscht, den Raum, genau. Und dann natürlich sozusagen auch ein wenig dafür steht, was er von sich gibt. Genau. Und bei dieser Arbeit vom Sammeln finde ich das wirklich auch ganz schön, wie sie selbst auch gesagt hat, dass man die an einem Ort hört, wo man genau solche Tapes auch findet. Also irgendwo in einem Gebüsch eine kaputte Kassette, die sie dann mühsam, nehme ich mal an, wieder aufspult, restauriert. Und wie wir gehört haben, auch sehr aus verschiedenen Ländern scheinbar schöne Arbeiten erzeugen kann. Mich hat ja gewundert, dass sie immer noch Kassetten findet, weil ich ja gedacht hätte, das ist so langsam das Ende der Kassetten-Ära. Aber sie meinte, es wird sogar immer mehr, weil jetzt auch noch alle Freunde Kassetten schicken und die plötzlich darauf aufmerksam werden, wo die überhaupt überall rumliegen. Na, und weil man die Kassetten jetzt auch wegschmeißt, immer mehr. So, dann werden wir die nächste Arbeit hören. Und zwar heißt die REM. Die Arbeit ist von Laura Wagner. Und sie wird nachher selber noch kurz dazu was sagen. Genau, wir hören da mal rein. Heute ist Mittwoch, der 10. März. Und ich habe Furchtbares geträumt. Eigentlich ganz lustig, so ein bisschen, wie sagt man, Sketch. Also, ein Vogel, der ist, was er überhaupt nicht mag. Damit fing es an. Also er sollte, also es war so, nee, mein Gott, immer weiter zurück. Spulen? Nein, jetzt noch da. Okay, ich weiß nicht, ob ich es noch weiter verfolgen kann. Sie war bei meinen Eltern zu Hause, da hatte eine Frau so ein T-Shirt und da war sie drauf, wie sie lacht. Und das T-Shirt konnte man irgendwie anstecken, so damit man den Audio-Ding auch gehört hat oder so Video. Oder die waren dabei, auf jeden Fall haben sie mir erklärt, also erst wie es um dieses T-Shirt geht. Und dann fahren die alle in dieselbe Richtung. Plötzlich bin ich eine Person in einem Auto mit meinem Bruder auf der... Nee, ohne meinen Bruder. Ich bin ein alter Professor. Mit Glatze und Brille und Hemd und roter Krawatte. Glaube ich. Auf der Autobahn. Ich bin in einem Schlauchboot. Ich habe mich gerettet. Ich war in einem Cyberauto. Die wollten irgendwie, dass ich einschlafe. Boah, dann kommt noch das mit dem Arzt, der mich behindert noch. Ach. Dass ich esse und es gab irgendwas. Ach Gott, okay, ich mach's ganz kurz. Auf jeden Fall hat so ein Mensch gedacht, so ein verrückter, sehr berühmter Professor. Mein Bruder war wieder da. Ich bringe euch meine Hand nicht um, weil es wegen Umfeld oder wenn ihr Internetladen reingegangen, das ist ein Klo. Und dann kommen die Leute und machen eine Razzia. Die bösen schießen halt von draußen. Eine von uns ist in der Beruhigung, hat alle Akten angeschaut, das war die Berenika. Und dann kamen auch die, die haben noch so einen Frauen angeschaut, was wir da machen. Und erst haben wir gesagt, ja, wir interessieren uns dafür, für Arbeit. Schau mal, neue Büro, braucht kein Mitkommen, tolle Spieluhren. Renika wollte nur die anschauen. Ich glaube, sie ist aber gut davon gekommen irgendwie. Das weiß ich nicht, wo das reingehört, dieses Puzzlestück. Auch eine neue New Yorker Mode gesehen. Ja, Wahnsinn. Die sah eigentlich ganz gut aus. Es gab ein Niveau, auf dem sind sie gefahren. Die, das muss ich mich dran erinnern, auch, das sind voll viele Modedetails da drin. Zu den beiden, die müssen mal wieder... voll ausgeflippt, also jemand stand dabei und sich totgelacht. Weil die Frau hat zu ihr gesagt, also diese Nichtraucherin hat zu ihr gesagt, pass auf vor der Kante oder so. Da war schon dieses erste Angstmoment drin, das total irrational war. Und es der Mann nicht verstanden hat. Ich glaube, ich sage es jetzt mal, es ist aus Ahnung, dass die nächsten Träume noch furchtbarer werden. einer von uns ist und der noch rumgefahren hat. Alle Akten angeschaut, das war die Berenika. Und dann kamen auch die... Dann kamen auch die... Die haben doch so einen Frauennamen geschaut, was wir da machen. Er hat mir gesagt, ja, wir interessieren uns dafür, für Arbeit. Schau mal, neue Büro. Braucht kein Mitkommen. Hm, tolle Spieluhren. Da komme ich nicht durch. Renika wollte nur die Handschuhe. Die irgendwie, dass ich einschlafe. Dass ich glaube, sie aber gut davon. Und es gab irgendein Problem. Die kam mit einer Behinderung. Ich weiß nicht, wo das reingehört, dieses Puzzlestück. Mein Bruder war wieder da. New Yorker Mode in der Hand genommen. Wir sind wieder im Internetladen reingegangen. Der ist mit Laura. Und dann kommen die Leute und machen noch ein Ziel. Also die bösen Schießleute von daran erinnern uns noch, weil das sind alle tot. Irgendwann verliert auch das, weil so eine Familie sich ein bisschen so jeder schaut ein bisschen selber. Also es war noch kompliziert. Mit mehreren Frauen war draußen. Also diese Stoffe unterwegs. Weiter runter und plötzlich, also das war ganz normal für die Stoffbabys, haben die Menschen halt erfunden, weil ein obdachlosen Frauen im Büro und zweiten drauf. Und die hatten nur, das heißt, die haben eine zweite Ebene geschaffen. Ob das eine Bewusstseinsebene ist oder ob das eine geografische Doppelung ist. Braucht man eine von uns. Irgendwie, man braucht mehr als nur Hände und Zungen, braucht man. Muss man sie halt auch lieben und verstehen und so, ja. Und sie haben sich so einen Schwur geleistet und das ist halt quasi wie der Ring. Da sind T-Shirt gemacht, wo sie so drauf ist. Total androgyn, irgendwie so ein komisches, lachendes, ikonhaftes Gesicht. Und sie hat direkt das Schuh, die muss ich unbedingt zeichnen nachher. Dreibeinige, so Ballett. Stellungs furchtbar Schuh und sie war, also sie ist anscheinend Sängerin oder Opernsängerin, ihr Mann hat sie gerade besucht und dann hat irgendeine alte Frau gesagt, es wurde noch darauf hingerechnet, dass sie Nichtraucherin ist, aber das irgendwie ironisch gemeint war, weil sie anscheinend vor dem Rauch gewarnt hat. Ich glaube, die war halt so ein bisschen alt und verrückt. Und die hat aber im Theater gearbeitet, als sie nicht alt und verrückt war. Und die hat da war noch alles gut bleiben, oder wieder kommt schon, die auch gleich auf dem T-Shirt. Bei so obdachlosen Frauen waren wir im Büro. Hat sie gesagt. Und die hatten so Spieluhren. Und eine von uns ist in deren Büro gefunden, hat alle Akten angeschaut, das war die Berenika. Und dann kamen auch die... Dann kamen die Internetladen reingegangen, der sind mit Laura und dann kommen die Leute und machen noch die... Also die haben doch einen Frauennamen geschaut, was wir machen. Alle tun gesagt, ja, wir interessieren uns dafür für Arbeit. Das war ein bisschen so, jeder schaut sich selber. Auch kein Mitkommen, tolle Spieluhren. Mein Bruder war dann irgendwann, also es war noch komplizierter. Mein Bruder war draußen, dann kam er wieder rein und so. Ich glaube, sie ist aber gut davon gekommen. Ich weiß nicht, lustig. So ein Ende des Traums. Das weiß ich nicht, wo das rein war. So ein Hinterraum. Nein, das ist noch also, ein Vogel, der das Wasser überhaupt nicht mag. Ja, dann fing es an. Also er sollte... Ich bin Laura und ich habe auf meine Sender Traumsequenzen gespielt, die... unabhängig von der Chronologie sind und man kann, also es ist ein zusammenhängender Traum und man kann quasi in dem Raum spazieren gehen. Es gibt immer wieder so Links, wo mit die verschiedenen Sequenzen verbunden sind und dadurch entsteht eigentlich eine Geschichte, die so eine Gleichzeitigkeit von einem Traumerleben beschreibt. Genau. Ja, wie gesagt, das war die Arbeit von Laura Wagner, REM, die auch bei Interferenzen Expanded Field zu hören ist. Vielleicht sagen wir mal da noch die Öffnungszeiten. Genau, die sind Freitag und Samstag, 12 Uhr. Nee, das habe ich irgendwie falsch abgeschrieben. Ich glaube 11 bis 12 und 14 bis 20 und Sonntag 14 bis 20 Uhr. Ja, das ganze Festival geht ja auch bis Sonntag und es geht auch noch bis spät in die Nacht meistens. Heute zum Beispiel, wenn einen das überzeugt hat, dass man jetzt hingehen will, könnte man noch zu einer Performance in der Schaubühne Lindenfels zu einem Föhnorchester. Und danach ist dann noch ein Gespräch mit den Künstlern des Abends in der Schaubühne Lindenfels im Grünen Salon. Wie ist das, ein Föhnorchester? Okay. Ja, zum Abschluss von dieser Vorstellung, dieses Interferenzen Expanded Field Werkes, hören wir, wie gesagt, immer noch in diesem privaten Bereich des Veröffentlichen eine Arbeit von Victor Mason. Die Arbeit heißt Secret Frequencies. Und um was geht es da genau? Also ich glaube, er hat Freunde und Bekannte gefragt, die ihm sehr intime Bekenntnisse Geheimnisse verraten, genau. Sozusagen zu verraten, die man dann halt im öffentlichen Raum wieder einfangen kann. So. Und das ist dann vielleicht auch nicht immer angenehm, das dann gerade zu veröffentlichen. Und die Geheimnisse werden mit Computerstimmen aufgesagt, soweit ich weiß. Wir hören in die Arbeit rein. Sowohl Klang. I can only go to the bathroom while I send text messages with my boyfriend or talk by phone with him. I have car insurance just expired and the police stopped me. I started to speak with him very sensual, but he put me the fine. If my father or boyfriend knows it will kill me. Vivo sobre una parada de bus y me gusta ir a la terraza de mi casa y tirarles lejía con un gotero a la gente para arruinarles la ropa. When he was 14, I went to my grandparents' house with my boyfriend. I felt to go to the bathroom. I did not go because I was so embarrassed. I walked to my house, which was approximately 30 blocks. I pursed my ass to the fullest. Shit come up 2 blocks before coming home. Íbamos caminando por la calle con mi novio comiendo cacahuetes. Yo continuamente haciendo el tonto para que sería. En una me reí tanto que me atraganté con un cacahuete y no paraba de toser. Lo peor es que el hijo de puta salió corriendo con la peor excusa. Y yo tirada en el suelo tosiendo. One day I went with friends to purchase from a Chinese store. I had tattooed the name of my boyfriend in Chinese letters on the back. One Chinese said, "Do you get tattooed?" and suddenly started to screaming, looking around and hiding my friend. Was not the name of my boyfriend. Vivía en un departamento y tenía que bajar por las escaleras. La cuestión es que vi a el chico que me gustaba y por hacerme la linda bajando, tropecé y rodé por las escaleras. El chico corrió a ver si estaba bien, pero yo me hacía la desmayada por la vergüenza que tenía. I was about 19 years and told my mom that someone stole my wallet in the car of a friend from university. Actually, I was robbed in a small forest when I was making love to my boyfriend's younger brother. Estaba repasando con uno de mis amigos en la biblioteca. Fui al baño, y cuando salí, me di cuenta que la gente me miraba. Pensé, qué linda que soy. Cuestión que salgo a la calle y una chica se acerca y me dice: tienes enganchado el vestido en la bombacha. Tenía el culo al aire. My dad was drinking a beer. I asked him for a drink, and he said I was under the age, and didn't he let me drink? I was 23. Aún hoy me cuesta dormir sobre el lado izquierdo. Siempre he tenido miedo de que pudiera ser malo para el corazón. Siempre quise decirte que no en mi nombre serás capaz de intentar involucrarme en estas mentiras que tú mismo no te crees. No serán mi nombre. ¿Recuerdas aquel carnaval del 98? ¿Recuerdas aquella Pippi Landström con coletas rojas y medias de colores? Pues era yo. When I was 12, I got braces. I do not bathe until my mom asked me because I said I was afraid that I wet braces and get trust later when I went to drink water. I realized what I said. A girl tattooed my name on his leg. I did the same, but I tattooed it backwards. Luckily, my cousin is a tattoo artist, and I made the name well below what I had done previously. I am a mirror effect or reflection, and do not complain. Once I put a sleeping pill in the glass of beer of my best friend to F her sister. Conclusion: he woke up and saw us F. Before finish, I did not know where to hide. I was with my boyfriend shopping at the supermarket, had a dress that I do not favor at all, making the tale with 20,000 people. A good man says, the 18 and 20 are for pregnant women. Thank you, I say, with a smile beautiful. I never told my boyfriend. One day walking down the street and I stood in front of a car with black glasses at me and I fixed the brow and makeup me. When I went out walking I realized that someone laughs, the car came a man laughing. When I was little and would not go to school, I put my alarm for 5 a.m. to get up and change the alarm time of my parents to ring later, and thought they were asleep. Sometimes they said this watch is wrong, batteries are wrong. I bought one of those cameras that makes the photo when everyone smiles. Works with all my friends except me. Took the camera back to the shop saying that did work well. I was walking around the block with my dog and gave me terrible urge to shit. It was night and had no better idea than sitting on the edge and shit when you pass a car and blows the horn. I felt the worst asshole. One day into the shower of my friend, I found myself with his brother. He started to laugh and I also, since the day we have been engaged. Last year I was with two friends from high school, and we had to do a job, and I put into Google to find how can, and appeared below, how can we not, and quickly. When I was a girl I used to play, while I have a bath, that I have a fight with my boyfriend, and we were discussing in the rain. I ended the fight, and forgiven him kissing, but was a kiss to the wall. For almost 2 years added me to MS and a beautiful girl I finished masturbating through the camera. She just showed me his photos the other day. When I went to school I find the whole course dying of laughter, with photos of me masturbating. One of the guys made me a joke. I wanted to kill him. When I was 17 years, was to days I could not go to the bathroom, and as my grandmother took laxatives my father told me to take half a tablet of the grandmother. I went, and I ate two whole. The night I woke up very quick, and does not reach the bathroom. The worst is that my father saw me all shited up. Recently I gave up with my boyfriend, but I just got a dildo before. I used it a good night, and was great. When I finished I went to the bathroom to pee, and wash and went to sleep. The next day I get up, go to the bathroom, and see that I had forgotten there, My whole flatmate saw it and asked me. I wear socks in her bra because I'm flat. I went to dance yesterday, and when I go to the bathroom I see that I had a giant tit, and the other small. I had put on a thin sock and school socks. When I did it for the first time with my girlfriend, she did not want to, because she was afraid to hurt her, but I convinced her to put the tip. The question is that I make all at once. But she told me go. Put everything inside, but was already inside. Conclusion, I'm an asshole. I have a bug in the jaw, protruding lower rather than higher. I try to hide it, but I think it is quite noticeable, not difficult for me every day, but I am ugly with it. I would like to have surgery, but the surgery don't scare me. A few weeks ago I was shaving my beard with a friend, and I noticed that I was not having the same results as him. Of course, I was having it backwards. I have do it like this for almost 5 years. My dad does not watch porn or know how to use the history. One day I looked at the history and saw that someone had searched in Google cock fresh. I screwed up with laughter with my sister. It turns on the naughty is my mother. Hace unos meses tuve una discusión muy fuerte con un compositor que daba una conferencia sobre la tradición de la música occidental. Tenía una idea muy cerebral e intelectualoide de la composición. Yo educadamente insistía en lo contrario, pero me quedé con ganas de gritarle, elitista, cobarde. El tipo casi me llamó de terrorista. Yo me sentía como Libertarla de Mafalda y tuve varios días sin poder quitarme la conversación de la cabeza. Used to go to the house of my friends to play the bride, and we stay in the living room behind the couch. We were playing the puppets, but in fact we were giving us kisses. One day I was making a terrible straw at 13, removed, and all the doors are closed. Suspecting that there was nobody in my house, start to say oh yeah, and suddenly the door opened, and my sister, I forget who it was. I said buy me the PlayStation, and I say nothing. I was never be able to tell to my best friend that I was in love with her. When I confessed to my boyfriend as a teenager had abused me, instead of consoling began to mourn, and confessed that they had also abused him. Fui a una discoteca con 7 amigas. Nos pusimos muy pedo. Conocimos unos chicos. Eran como uno. Y terminamos en una orgía. En la semana me sentía mal. Y vomitaba. Me hice un Eva test y estoy embarazada. No sé cuál de todos es el padre. Dos de mis amigas también están embarazadas. Mis compañeros de teatro nunca han sabido que puse en marcha el grupo porque actuar en un sitio en concreto era la única posibilidad de volver a encontrarme con una chica. I was coming to my house with the keys in my hand. Suddenly someone took me by the back. I turn around and hit him with the keys to the face, the guy. He was my best friend, and I made him 3 points in the mouth. Me hubiese gustado decirte que siento haberte hecho daño, que siento no haber pensado en ti. Siento ser yo también quien al final te haya fallado. So. Ja, das war die Arbeit Secret Frequencies von Victor Mason. Der auch schon mal bei uns war. Vor ein paar Sendungen. Genau, ich glaube die zweite Sendung war er hier live im Studio und hat ein Werk vorgeführt. Wie man gehört hat, bei all diesen Arbeiten ging sie wirklich sehr fest darum, um diesen Widerspruch, was sehr Privates in den öffentlichen Raum zu stellen. Und hier heute auf On Radio mit dieser Veröffentlichung wurde das noch viel deutlicher. Obwohl man wahrscheinlich auch nicht alles verstanden hat bei diesen Computerstimmen. Ja, wir hoffen, die Neugier ist geweckt. Da, ich glaube, die Ausstellung, glaube ich, hat eine sehr interessante Mischung aus aus Positionen, die halt schon ziemlich bekannt sind, zum Beispiel Iran Scharf oder halt ziemlich berühmte Leute, Felix Kubin, der Paralektro Neuer live vorführen wird. Das hatten wir auch irgendwie vor ein paar Sendungen mal kurz angespielt. Genau, das hatten wir bei der Sendung über die Geisterstimmen, genau. Soweit ich weiß. Da geht es auch unter anderem um dieses EVP-Phänomen. Und die Auswirkungen der Schwingungen der Radiowellen auf die Psyche. Das ist wirklich ein sehr schönes Stück. Virtuelle und es lohnt sich Signale garantiert, dahin zu gehen. Dann gibt es noch ein Stück von Heiner Goebbels. Stumme Bilder. Und ja, sonst halt viele studentische Arbeiten aus, glaube ich, ganz Deutschland. Und auch die Diskussionen werden wahrscheinlich sehr spannend werden. Ja, es lohnt sich auf jeden Fall hinzugehen. Wir spielen jetzt noch einen kurzen Ausschnitt aus Paraelektronoia. One has to talk about frequencies, because it's all frequencies. It's based upon various types of combinations of frequencies. And I don't think our knowledge of frequencies are good enough yet. So we don't really know what kind of effect frequencies actually have on the human body or the nature and so on. Nach der Erfindung des drahtlosen Telegrafen gibt es dann eben sehr viele Spiritisten, die dann sagen, nun könnte ja niemand mehr behaupten, dass die Telepathie nicht möglich sei, weil der drahtlose Telegraf eben beweisen würde, dass ja so etwas wie Telepathie dann auch möglich sein müsse. Einspielung Nummer 18. Radio.